Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio und der erste Gesprächsteilnehmer heute Nacht, das ist der Kevin, 17 Jahre. Ich grüße dich herzlich. Hi, Jürgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema? Mein Thema war das gleiche von gestern. Leben nach einem Unfall. Ganz richtig. Ja. Hattest du einen Unfall? Ja. Nur leider einen recht illegalen Unfall. Einen illegalen Unfall? Ja, illegal in der Hinsicht, wir hätten das, was wir getan haben, eigentlich gar nicht tun dürfen. Mhm. Klär uns mal auf, was vorgefallen ist. Also, ich bin vor einem Jahr, 16 Jahre, mit meinem Freund Marc zusammen auf einer Party gewesen. Mhm. Und haben uns ein bisschen angetrunken. Das heißt, ein bisschen waren also so ziemlich zu eigentlich. Ne? Mhm. Und geraucht und waren halt auch ein bisschen bekifft. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dann sind wir hinterher rausgegangen und mein Vater hatte es uns noch angeboten, ob er uns nicht abholen wollte, weil er wusste, wo wir waren. Ja, haben wir gesagt, wir finden schon irgendwie nach Hause. Das ist nicht das Problem. Ja. Naja, auf jeden Fall, dann stand da so ein schönes Auto rum, ne? Und das haben wir dann kurzerhand geknackt. Geknackt? Ja. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Marc das gemacht hat. Ich weiß nur, auf jeden Fall, ein paar Minuten später saßen wir drin und er hat das Ding kurzerhand kurz geschlossen. Also, naja, auf jeden Fall, was weiß ich, wer das hat, vielleicht durch irgendwelche Videofilme oder was weiß ich, ne? Was, durch Videofilme? Ach, dass er das raus, dass er wusste, wie man das macht. Mhm. Ja, und dann? Ich schätze es jetzt einfach mal. Naja, auf jeden Fall, da sind wir dann in Richtung Detmold gefahren. Mhm. Und dann ist da hinten eine ganz, ganz große Kurve da. Mhm. Und in dieser Kurve direkt, nicht ganz auf dem Parkstreifen, sondern ein Stückchen weiter auf der Straße, da stand ein Auto ohne Licht. Mhm. Und dazu muss ich sagen, wir waren auch ohne Licht. Mhm. Und naja, haben wir wahrscheinlich vergessen, weil Aufregung total. Mhm. Ne? Mhm. Naja, auf jeden Fall sind wir dann um die Ecke gefahren. Tachonadel zeigte 120 und auf jeden Fall dann hat Marc die Kurve nicht so weit genommen, sondern ziemlich eng. Mhm. Und weil wir ja nicht mit Licht gefahren sind, hat das Rücklicht nicht reflektiert von dem anderen Auto. Mhm. Das haben wir aber so überhaupt nicht gesehen und da sind wir dann mit 100 Sachen sind wir dann da zusammengecrasht. Also auf das Auto voll drauf gebrettert. Mhm. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie man sich dann da auf einmal fühlt. Mhm. Man merkt, also mein Gott, da dreht sich alles. Ne? Waren in diesem Auto auch Insassen? Nein. Nein. Und ihr seid voll Stoff draufgefahren? Wie sind deine Erinnerungen? Bist du irgendwann dann bewusstlos geworden oder hast du das alles noch genau im Kopf? Nicht mehr ganz genau, so unheimlich verschwommen. Dazu muss ich sagen, als ich gestern angerufen hatte, und davor war ja noch eine nette Frau bei dir, mit ihrem 15-jährigen Sohn, meine ich. Mhm. Und da habe ich eigentlich gedacht, soll ich mich jetzt lieber auflegen, weil es ist ein bisschen krass, wenn ich auf einmal mit sowas komme. Ne? Ist es relativ glimpflich abgegangen, schließe ich daraus jetzt, was du sagst? Ja, es ist glimpflich abgegangen. Die Strafe hätte vielleicht ein bisschen höher sein können, aber auf jeden Fall, weil also, den wir ursprünglich noch gehabt hatten, nachdem. Da hätte man uns gleich eigentlich in den Knast schicken sollen, ne? Also mal eins nach dem anderen. Ihr wart also nicht verletzt? Jein, ich nicht. Marc schon. Das haben wir erst hinterher festgestellt. Schlimm verletzt? Resümee aus dem Süppchen ist, dass er drei Finger verloren hat. Drei Finger verloren? Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, naja. So, ihr seid dann wahrscheinlich irgendwann richtig vor Gericht gestellt worden. Mhm. Und was ist dabei rumgekommen? Wir dürfen den Führerschein erst mit 24 machen. Mhm. Wir müssen den Wagen abbezahlen, den anderen und den geklauten, das habe ich gestern ganz vergessen. Und fertig sind wir dann mit 22 Jahren. Mhm. Mit dem Abzahlen? Mhm. Mhm. Mit 24 dürfen wir dann einen neuen Führerschein machen. Mhm. Naja, auf jeden Fall nochmal ganz kurz zum Unfall zurück. Wir haben uns mindestens viermal überschlagen. Da habe ich nicht mehr mitgezählt. Mhm. Und jetzt, warum wir eigentlich ins Gefängnis kommen müssten, weil ich hatte nämlich zu meinem Freund gesagt, komm, wir begehen Fahrerflucht. Ne? Mhm. Dann sagt er, ja, okay, komm, versuchen wir aus dem Auto auszusteigen. Mhm. Bis er dann gemerkt hat, dass sein ganzer Daumen mhm. Daneben lag, mehr oder mhm. weniger. Also das war dann nur der Gedanke, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Nein. Gott sei Dank habt ihr das nicht gemacht, sonst sähe es alles noch viel schlimmer aus. Ja, wer hat gefahren eigentlich? Marc. Marc hat gefahren. Mhm. Mhm. Wie ist euer Verhältnis jetzt, danach, nach dem Unfall? Also, wenn es nach seinen Eltern herginge, dürfen wir uns gar nicht mehr treffen. Aber mhm. das ist eigentlich unmöglich, weil wenn man zusammen im Kindergarten gewesen. Also ihr bleibt weiter enge Freunde. Mhm. Es gibt keine gegenseitige Schuldzuweisung, dass der eine sagt, hier, du hast mich da angestiftet und ich wollte eigentlich nicht oder sowas. Nein, voll das nicht. Ja. Ich meine, das ist unser Bocknis, den haben wir zusammen mhm. gemacht. Ne? Auch eine ganz schön heftige Sache, ne? Die noch viel übler hätte ausgehen können, aber ich meine, drei Finger zu verlieren ist nun auch schon ja, okay, reichlich, ist vielleicht ne? ein etwas hoher Preis, ne? aber mhm. der Preis hätte durchaus höher sein können. Ja, natürlich, ja. Die Strafe, die ihr bekommen habt, ist die für dich okay? Ist die? Soll ich ehrlich sein? Mhm. Eigentlich nicht, nee. Inwiefern? Es hätte vielleicht noch ein bisschen härter kommen sollen. Mhm. Weil, ich weiß nicht, stell dir mal vor, in dem Wagen wäre jemand drin gesessen mhm. oder so. Ne? Mhm. Das wäre ja tödlich für den Mann ja, gewesen, weil ich, ja. wir konnten uns ja hinterher die Wagen noch so ein bisschen angucken. Mhm. Teilweise waren wir auch benebelt, haben wir nicht so viel mitgekriegt, aber auf jeden Fall den einen, den konnte man in eine Tonne treten. Eine dicke Lehre ist das auf jeden Fall für dich und ja. für deine autofahrende Zukunft. Ah, das ist wohl wahr. Danke für deinen Anruf, Kevin. Hm? Tschüss. Okay. Ciao. Reinhard, 36 Jahre. Jawohl. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Oder Domian, du hast es ja lieber. Ich richte mich da schon eher nach euch. Nein, ist vollkommen okay. Reinhard, warum rufst du an? Du hattest gestern ein Gespräch mit einer Dame, einer Frau, ganz am Anfang, mhm. die ihren Mann verloren hat durch einen Unfall. Ja. Und ich war ein bisschen unzufrieden mit eurem Gespräch, was das Ergebnis anging. Das war das allererste Gespräch, das heißt die Frau, die ihren Mann verloren hatte und der als 16 Jahre ein Verhältnis mit einer Frau hatte. Genau, also der ist vor gut 6 Wochen tödlich verunglückt und genau. durch diesen tödlichen Unfall ist das herausgekommen, dass der Ehemann seit 16 Jahren ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat. Richtig, ja. genau mhm. das. Und die Ehefrau hatte hier angerufen. Jawohl, jawohl. Und dieses Gespräch ist mir irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen heute mhm. den ganzen Tag. Du wirst dich nicht erinnern, wir haben also im letzten Jahr schon zweimal miteinander telefoniert. Ich habe meinen Freund durch AIDS verloren vor etwas gut mehr als 2 Jahren. Mhm. Und ich habe mir auch Gedanken dieser Art gemacht. Das heißt, wie wären meine Gefühle, wie wäre meine Einstellung, wenn ich das auch erfahren hätte. Mhm. Und ich muss sagen, mein Gedanke war als allererstes, also nachdem ich euer Telefonat verfolgt hatte, ich wäre also glücklich wie, tja, jetzt fällt mir der Vergleich ein, aber ich wäre glücklich wie ein kleines Kind oder was, wenn ich wüsste, dass mein Freund noch leben würde und heute irgendwo wäre, bei mhm. irgendjemand, mhm. Und dort glücklich mit dem oder der wäre, mhm. geschlechtsunspezifisch jetzt, ja. Mhm. Und ich hatte mich ein bisschen gewundert, weil die Frau relativ stolz und ich erinnere mich so an 1000 Leute bei der Beerdigung und diese Geschichten, mhm. Von diesem Mann gesprochen hat, aber auf der anderen Seite dieser, tja, was sage ich jetzt, Nebenbuhlerin? Ja. Mit Favoritin oder wie auch immer, ja, ja. Verweigert hat, sowohl ans Grab zu kommen, als auch bei der Beerdigung bei ihr zu sitzen. Das kannst du nicht verstehen? Nein, irgendwo nicht, weil ich denke mir, wenn sie wirklich liebt und wenn sie diesen Mann, den sie jetzt verloren hat, und ich meine, das ist bitter genug, weil ich weiß, was Verlust bedeutet. Das ist aber eine sehr, sehr große, selbstlose Vorstellung auch von der Liebe, wenn man in diesem sehr großen Schmerz, den Mann verloren zu haben, dann auch noch gleichzeitig erfährt, dass der Mann einen 16 Jahre betrogen hat, dann kann ich das, Thea hieß die Dame gestern, dann kann ich ja. das sehr, sehr gut nachvollziehen. Zumindest als erste spontane Reaktion. Ja, aber genau, es geht genau um den Verlust, weißt du, Jürgen? Wenn du sagst, du verlierst jemand, ja, mhm. und es ist jemand nicht mehr da und dieser Mensch hat 16 Jahre offensichtlich ein Bedürfnis gehabt, das du nicht befriedigen konntest. Mhm. Weiß der Geier warum, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich sagen, akzeptiere es und ja, das heißt, das Bedürfnis, das du nicht akzeptierst, das du nicht befriedigst, das sie nicht befriedigen konnte. Man kann es auch ganz anders sehen, dass er einfach unehrlich war und die Frau belogen und betrogen hat, von oben bis unten. Und so das Leben hat verliehen. Weil er nicht gesagt hat, dass er eine Freundin hat. Ja, natürlich, oder? Ja. Und dann kriegt die Ehefrau auch noch raus, dass der Ehemann eine Lebensversicherung von... Gut, ja, das war natürlich okay. Das gebe ich zu, das war schon ziemlich heftig. Mhm. Also für die Familie mit 10.000 und für die Freunde mit 200. Ne? Mhm. Also insofern fand ich das, dieses Verhalten von der Thea spontan völlig nachvollziehbar. Es war ja auch ein Chaos von Unglück, was sich da in ihr breit gemacht hat. Und sie war ja auch sehr ambivalent, sie hat ja mit dieser Frau schon auch nochmal telefoniert hin und her, aber das war ja so eine spontane Gefühlsregung. Richtig, Jürgen, aber das ist genau das Thema, was ich ansprechen möchte. Mhm. Warum ist es dieser Frau nicht möglich zu sagen, okay, dieser Mann, den sie verloren hat, war nun 16 Jahre lang, okay, du sagst unehrlich, wie auch immer, mit einer anderen Frau zusammen, ja? Mhm. Warum kann sie nicht in diesem Moment dieses Verlustes sagen, okay, diese Frau kann zumindest diesen Mann noch mal sehen, mhm. den sie ja wohl offensichtlich auch geliebt hat. Okay, das ist, ich lass das mal so stehen als deine Meinung. Ich kann das nachvollziehen. Und du meinst, du hättest dich so verhalten können in einem ähnlichen Fall? Jetzt mit Abstand, ja. Ja. Ich sage ganz bewusst mit Abstand. Mit Abstand, ja. Vielleicht kann sie das in ein paar Jahren vielleicht auch. Vielleicht denkt sie in ein paar Jahren auch so ähnlich. Weil, weißt du, so ein Verlust von jemandem, den du sehr liebst und den du sehr magst, das ist eine Sache, die steckst du nicht weg von heute auf morgen. Mm, ich knabber aber heute noch dran, also ja. nach 2 Jahren. Und es ist eine ganz heftige und eine ganz böse Geschichte, die einen immer wieder verfolgt und die dich immer wieder beschäftigt auch. Ja. Oder? Okay, Reinhard, das war dann deine Assoziation zu der Geschichte gestern, zu dem Gespräch noch. Richtig. Das war auch sehr heftig. Wir haben da auch gestern noch lange drüber gesprochen, über den Fall. Und das ich glaube, es gibt auch keine endgültige und keine richtige Wahrheit oder keine Entscheidung, wo man sagt, okay, das ist es. Mhm. Aber es ist mir so nachgegangen, dass ich einfach dachte, ich rufe einfach an und sag Bescheid. Okay, ich danke dir. Okay. Wiedersehen, Reinhard. Ja. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Annemarie dran und die ist 44. Ja, hallo. Moin, Domian. Ja, hallo, Annemarie. Ja, folgendes. Also meine Geschichte ist ein bisschen erfreulicher jetzt gegen all dem anderen, was bisher da ankam. Mhm. Und zwar vor circa 6 Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt durch eine Zeitungsanzeige. Mhm. Und das Problem dabei war, er saß zu der Zeit im Knast. Ja, jedenfalls, ich habe einen Brief von ihm bekommen und habe ihn dann angerufen und habe ihn dann auch besucht und so haben wir uns kennengelernt. Und haben auch ungefähr nach gutem halben Jahr geheiratet. Mhm. Und dann... Und da saß er noch im Knast, als sie geheiratet. Da saß er noch im Knast. Wir haben auch im Knast geheiratet. Ja, weil er damals zu der Zeit noch keinen Ausgang hatte. Mhm. Dann wird er noch dann da geheiratet. Ja, und dann ein halbes Jahr später hat er dann Ausgang bekommen. Und weil ich eigentlich immer schon ein Fan war von Tätowierungen, hat er dann nach einiger Zeit mir die Überraschung gemacht und hat jemanden mitgebracht, der Tätowierer war vom Beruf. Mhm. Und dieser jemand hat mir dann Tätowierungen gemacht auf den Arm. Auf der einen Seite eine Katze und an der anderen Seite eine Rosenranke mit einer Kette dadurch. Mhm. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, was du von Tätowierungen hältst. Ich finde es eigentlich in Maßen recht schön. Mhm. Ich habe selbst keine Tätowierung, aber spiele schon seit einiger Zeit, das doch mal zu machen. Irgendwas Kleines, vielleicht auch an einer pikanten Stelle. Mhm. Ich finde es im Prinzip ganz nett. Also, wenn es nicht übertrieben ist. Ne? Ja, also, man sollte sich wirklich schon überlegen, was man macht und wo man es macht. Ne? Ja. Also wie gesagt, bei mir ist es auch das Problem mit dem Wo-Machen. Ich habe das an den Oberarmen, weil ich auch am Arbeiten bin im Geschäft. Mhm. Ne? Mhm. Also ich verkaufe Fisch. Mhm. Und man kann dann, wenn man so im Geschäft steht, nicht mit T-Shirt rum, in meinem Falle mit T-Shirt stehen, weil die Kunden dann doch Anstoß nehmen daran. Ja, ist klar. Man muss dann immer irgendwie die Oberarme verdecken. Ja, vielleicht irgend sowas Nettes, Kleines am Po. Ja, auf der Pobacke. Ja, genau. Nee, bei mir ist das, wie gesagt, an einer Seite die Katzen, an der anderen Seite diese Rosen. Ja. Und wenn ich diesen jemanden wieder treffen würde, ich möchte gerne noch mehr haben, ne? Nur ja. Es ist das Problem, wir haben diesen Mann aus den Augen verloren. Ja, aber es gibt ja aller Orten Tätowierer. Ja, sicher, aber das Ganze ist eine Sache, die sehr teuer ist und ich habe das praktisch umsonst bekommen. Ach so, ja. Mhm. Wenn ich das im Tattoo-Laden machen lassen würde, geht das ins würde Geld. Ich bestimmt meine 300-400 Mark dafür bezahlen. Ja, ja. Das hängt nicht drin. Ja. Ne? Du wolltest mich fragen, was ich davon halte. Ja. Das habe ich dir jetzt gesagt. Das ist nett. Okay. Danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. So, jetzt machen wir einen Sprung in den Montag, zurück zum Montag. Und somit zu Tini und zu Dirk. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich Tini am Telefon. Ja. Ihr wart ja ganz zum Schluss am Montag dran und da hatten wir keine Zeit mehr, da habe ich gesagt, dann am Mittwoch. Jo. Jetzt nochmal euer Thema formuliert. Der ungerechtfertigte Neid anderer Leute. Und ich vermute mal, dass ihr da stark involviert seid, dass Menschen auf euch neidisch sind. Ja. Ist das so? Erzähl. Ja. Also es fängt schon an. Wenn früh meine Tochter in die Schule geht, sie wird mit Argusaugen angeguckt, wie sie angezogen ist, was sie anhat. Warum? Ist sie so teuer und schick angezogen? Nee, eigentlich nicht. Ich achte eigentlich drauf, dass sie halt normal, so normal wie möglich angezogen ist. Keine Schnickschnacks, ja, keine Designerklamotten, so ein Quatsch. Also wie alt ist sie? Meine Tochter ist 7. 7. Wie, und sie ist normal angezogen? Keine Designergeschichten und keine Markenartikel? Und die Leute gucken mit Argwohn sie an? Ja. Wo wohnst du? Wo lebst du? In einem kleinen Ort in Franken. Aber in Franken ziehen die Leute sich an sich doch auch normal an. Ja, aber das hat ja andere Gründe. Erzähl mal. Pass auf, mein Mann hat eine kleine Computerfirma. Mhm. Ich bin seit 3 Jahren arbeitsunfähig. Krieg da halt Mindestruhegehalt, ne? So wie es halt beim Beamten halt immer so ist. Und man sieht mich halt nie draußen, weil ich habe da wirklich keine Lust drauf, mich da mit den Leuten da auszufragen zu lassen, ja, wie viel Kohle wir jetzt haben. Dann sehen die Leute meinen Mann jetzt also mal in der Woche, dass er zweimal auf die Bank geht und halt mal so ein paar tausend Mark einzahlt, ja. Das sehen die alles nicht. Ja, ich verstehe das Thema immer noch nicht. Aber dann gebe ich dir am besten mal meinen Mann, der kann mir das besser versuchen wir erstmal so. Der Dirk kommt ans Telefon. Hallo Dirk. Mir ist das nur ein Rätsel, was Tini da erzählt hat. Dein Kind ist normal angezogen und die Leute sollen angeblich neidisch sein. Das Kind ist ja auch nicht das Problem. Erzähl mal. Es geht im Prinzip um Folgendes. Wie gesagt, wir haben hier eine kleine Computerfirma und die Leute können hier scheinbar im Ort nicht unterscheiden den Unterschied zwischen dem, was man umsetzt und dem, was man gewinnt. Ja, das Problem ist schlicht und einfach, über uns gehen hier in Art die dollsten Storys rum. So quasi, da schaut euch mal die Geldsäue an. Es gibt sogar Leute, die behaupten, das Haus, wo wir drin wohnen, würde uns gehören, weil es ist auf Miete und lauter so Zeug geht. Warum glauben die Leute denn, dass ihr so reich seid? Ja, das liegt einfach an Folgendem. Das liegt also so an diversen Sachen. Zum Beispiel, wenn man auf die Bank geht, man ist in einem kleinen Dorf, man zahlt von mir aus, man verkauft Computer. Du weißt selber, ein anständiger Computer kostet heute 2.000 bis 2.500 Mark. Jetzt verkaufst du mal ein oder zwei am Tag, dann hast du 5.000. Die zahlst du natürlich auf der Bank ein, ist ja logisch, damit dann die Abbuchungen wieder in Ordnung gehen. Das sehen die Leute natürlich nicht. Bloß, wenn jetzt ein altes Mütterchen hingeht, was da jeden Tag ihre 10, 20 Mark holt, und dann siehst du dich da 3 oder 4 Mal die Woche und dann gucken die natürlich blöd. Und dann gehen Gerüchte in Umlauf, die einfach nicht haltbar sind. So, gell? Dann ist es ja so, ich meine, ich betreibe mein Geschäft von zu Hause aus und die Leute sehen dann praktisch nicht, aha, der fährt da in der Früh um 7 zur Arbeit wie andere. Er sitzt den ganzen Tag zu Hause und macht die dicke Kohle. Ja. Und dann gehen sie auf die Bank und das, weil, ich meine, das sehen die Leute aber dann im Prinzip nicht, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Wie merkst du denn und wie merkt ihr denn den Neid? Im Prinzip vorwiegend, sage ich mal, durch sogenannte falsche Freunde, die also dann immer kommen, wenn sie mal irgendwo 100 Mark gepumpt haben wollen. Die sind immer besonders lästig und dann, wenn sie es mal wieder haben, dann siehst du mal wieder ein halbes Jahr nicht, ne? Dann, naja, so in der Richtung. Also das merkt man dann schon. Die angebettelt werden, das haben wir so richtig satt, ne? Ja. Also wir sagen, in unserem Bekanntenkreis gibt es so viele Leute, gut, zum Teil geht's denen wirklich schlechter, weil sie von der Sozialhilfe leben oder sonst was. Aber ich meine, das ist ja kein Grund zu sagen, so quasi, immer dann, wenn sie Geld brauchen, ist man gut genug, versteht ihr? Und dann, wenn sie aber wieder was gekriegt haben, dann lassen sie sich wieder eine Zeit lang nicht mehr blicken. Und sie kommen auch erst wieder, wenn sie wirklich dreckig sind. Also, ich denke, das ist sicher unangenehm, was euch da widerfährt. Es gibt sicherlich aber nun viel Schlimmeres. Und ihr müsst euch damit arrangieren, ne? Wenn ihr schon in so einem kleinen Kaff wohnt und so auf diese Art und Weise arbeitet und lebt, wird es da nichts, kein Gegenmittel geben, ne? Da müsst ihr halt mit leben. Ja, sicher, ich meine, es nervt ungemein. Hast du da kein Patentrezept, nee, das die Leute abtreiben kann? Nein, kein Patentrezept. Wenn es zu schlimm wird, wegziehen. Wir haben auch schon mal inseriert, so quasi, wer schenkt denn uns was so in die Zeitung, von der Richtung, also, so viel, dass wir eigentlich, aus allen Herren Ländern schicken, so dass die halt sehen, dass wir also da auch nicht so, ne, aber. Seid ihr denn an diesen Ort gebunden oder gäbe es die Möglichkeit, auch in eine größere Stadt zu ziehen? Im Prinzip eigentlich nicht, sage ich mal, weil es ist so, wir haben halt am Ort, haben halt unsere Geschäftsbeziehungen überall. Ich habe also, ich wohne in so einer Drei-Landkreis-Zone, kann man sagen. Ich habe überall 20 Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt und das ist natürlich ganz günstig, weil eine zentrale Lage, da kommen die Kunden halt sehr gerne hin und kriegen auch gut Parkplätze. Ne? Also, gegen den Neid der Mitmenschen habe auch ich kein Patentrezept, Dirk. Auch nicht, weil er ungerechtfertigt ist. Auch der Neid ist immer ungerechtfertigt, denke ich mal. Mein Lieber, schönen Gruß an Tini. Okay, tschüss. Bis dann mal. Tschüss. Ciao. Der Frank, 35. Ja, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo Frank. Ja, und zwar, hallo Jürgen, mein Problem ist folgendes. Ich habe im vorigen Jahr eine junge Prostituierte kennengelernt und es war so eine, die nur inseriert Haus- und Hotelbesuche machte. Wir haben uns dann, am Anfang, sag ich mal, ganz sympathisch gefunden und haben uns auch ein paar Mal wieder getroffen. Und nach ein paar Wochen sagte sie mir dann, dass sie keine Lust mehr hätte, diesen Beruf auszuüben, Beruf in Anführungsstrichen jetzt mal gesetzt, und dass, wenn sich ein Mann finden würde, der sie freikauft, dass sie dann mit dieser Sache aufhören könnte. Ja, freikaufen heißt? Freikaufen heißt, dass sie einen Preis von 15.000 Mark hätte. Und bei wem? Wie? Bitte? Wie 15.000 Mark? Wo bei ihrem Sie müsste dann Zuhälter 15.000 Mark bezahlen und dann könnte sie mit dieser Sache aufhören. Ich habe zwar von Anfang an ein bisschen Skepsis gehabt, muss ich sagen, aber im Endeffekt habe ich mich dann auf diese Sache eingelassen und nachdem wir circa ein halbes Jahr lang miteinander telefoniert hatten, fast jeden Tag, kann man sagen, habe ich mich dann dazu entschlossen, das zu tun, und seit dem Tag ist sie verschwunden. Jetzt muss ich nochmal fragen, habt ihr euch nie persönlich getroffen? Wir haben uns insgesamt dreimal gesehen, also ich habe sie dreimal bezahlt. Also da hast du sie quasi als Kunden aufgesucht? Ja. Aber ihr habt euch dann darüber hinaus privat nicht? Dann haben wir uns privat einmal getroffen. Einmal nur? Einmal nur privat getroffen. Und der Rest lief übers Telefon? Der Rest lief ausschließlich übers Telefon. Und irgendwann hast du die 15.000 Mark überwiesen? Und irgendwann habe ich ihr die 15.000 Mark übergeben. Da und war ein Treffpunkt ausgemacht. Irgend so ein Geldbote kam da und hat diese 15.000 Mark genommen. Ich habe mir natürlich auch Sicherheiten besorgt. Nämlich? Welche? Ich habe mir von ihr einen Vertrag unterzeichnen lassen, den ich allerdings zugeschickt hatte, was sie mir später dann offeriert hat, dass die Unterschrift gefälscht ist. Du hattest danach dann doch nochmal Kontakt mit ihr? Ja, ich hatte dann übers Telefon Kontakt mit ihr. Sie hatte ein Funktelefon. Das war dann zwar abgemeldet, also dieses Inserat, was in der Zeitung stand. Wie viel Mal hattest du denn nach dieser Geldübergabe mit ihr nochmal Kontakt? Mit ihr selber, das war ein Kontakt über eine angebliche Schwester von ihr. Wie sich später herausgestellt hat, war das überhaupt keine Schwester von ihr. Sie hatte mir auch die Adresse ihrer angeblichen Adresse ihrer Mutter genannt. Wer hat dir denn gesagt, dass die Unterschrift nicht stimmt? Sie selber. Also hattest du doch mit ihr nochmal Kontakt dann? Ja, hatte ich selber. Wie viel Mal? Oh, 2-3 Mal die Woche. Nein, wie viel Mal du Kontakt nach dieser Geldübergabe du mit ihr nochmal hattest? Persönlich direkt gesehen habe ich sie nie mehr, aber Kontakt über das Telefon ihrer angeblichen Schwester. Ich verstehe es jetzt nicht. Also du hast dann doch noch mal einmal mit ihr gesprochen danach, oder wie? Ja. Okay, so, das Geld ist weg, der Vertrag ist gefälscht. Der Vertrag ist gefälscht. Hör mal, lieber Frank, bei allem Mitgefühl wegen deiner 15.000 Mark da, du bist auch schön blöd, wenn du sowas so machst. Ja, habe ich wirklich hinterher auch leider. Aber hallo. Da gibt's auch fast gar kein Mitleid, wenn man so blauäugig an sowas so rangeht. Du hättest dich doch viel intensiver mit der Frau beschäftigen müssen. Allein dieses Übergabeverfahren ist ja schon ausgesprochen dubios, mit einem Boten diese 15.000 Mark zu geben. Mhm. Warum nicht ihr persönlich? Warum habt ihr euch da nicht nochmal getroffen zum Beispiel? Tja, das lief alles halt ein bisschen komisch. Mhm. Ich war mir der Sache eigentlich ziemlich sicher, weil sie wirklich in vielen Dingen doch ehrlich war. Mhm. Also du bist so richtig beschissen worden. Ne? Ja, ja. Mhm. Ich habe einiges, was sie mir erzählt hat, wirklich sehr genau überprüft, was auch gestimmt hat, aber... Also du wolltest der Frau gut und wolltest ja, es war eine Mischung, kann man sagen, wirklich aus Liebe, was ich im Laufe von Monaten entwickelt hat und doch Mitleid, weil sie mir... Und bist herbe enttäuscht worden? Ja, wirklich. Hast du jetzt Anzeige erstattet? Ja, ich bin beim Anwalt gewesen und habe mittlerweile einen Mahnbescheid erwirkt, aber das zieht sich nun auch über Gerichte hinweg. Also ich will das jetzt nicht so runterwischen. Das, was letztendlich dahinter steckt, deine Motivation, finde ich sehr ehrenwert und sehr toll. Aber was ich schon kritisiere, ist halt die Art und Weise, wie du da angegangen bist. Ne? Da hättest du schon kritischer und anders rangehen müssen. Ja, natürlich. Nun ist das Geld weg und die Geschichte läuft. Wahrscheinlich wirst du es nie wiedersehen, das Geld. Ja, ich befürchte es leider auch. Dennoch drücke ich dir die Daumen für diese Anzeige, für dieses Verfahren. Mein Lieber, so machst nicht wieder. Das werde ich mit Sicherheit nicht wieder tun. Frank, mach's gut. Gut, tschüss. Alles klar, danke, tschüss. Jetzt ist der Stefan dran und der ist 27. Ja, hallo Jürgen, grüß dich, der Stefan ist dran. Ja, hallo. Jürgen, als allererstes hätte ich mal eine Frage nochmal an dich. Das war, warst du gestern ja bei der Harald Schmidt Show. Ja. Und du hast gesagt, du wirst aufhören. Nein. Ich habe gesagt, sagst, höchstens ein Jahr mache ich das dann noch und dann geht's in die Richtung eher Domians World. Ja, also ich tendiere schon, dass ich denke, vielleicht noch ein Jahr, weil das ist schon eine herbe Belastung, diese tägliche Nachtarbeit. Noch finde ich super schön und mache sehr, sehr gerne und gehe mit großem Spaß immer zur Sendung. Aber so in einem oder anderthalb Jahren ist so meine Perspektive vielleicht. Nein, das wäre unheimlich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also dieses ist jetzt, wir wollen keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich bin hier und ich bleibe auch hier und das auch noch eine ganze Weile. Alles klar, okay. Das war's jetzt. Mein Thema ist Castor. Castor? Ja. Ich ärgere mich zu Tode. Ich sag's dir ganz ehrlich. Da sind so viele Verrückte auf dieser Welt anscheinend, die da wirklich ewig Terror machen, dem deutschen Staat unheimlich viel Geld verschlingen, der eh keins hat. Also in Deutschland ist er so verschuldet, aber der hat ja kein Geld. Und das kostet so Unmassen von Geld. Ich weiß nicht, warum sie in diese bereisen. Du hast ja vor kurzem erst auch jemanden noch in der Sendung gehabt, wegen dem Kastor, der wohl gesagt hat, es geht eigentlich nur über die Kernenergie und sonst gar nichts. Ja. Ja, um Himmels Willen, warum muss ich da diesen Transport aufhalten mit sämtlichen Möglichkeiten, was Menschen gerade noch Blödes einfallen kann? Ich kann mich nur noch grundauf ärgern. Also du hast die Bilder allabendlich jetzt im Fernsehen gesehen. Schlimm. Und hast allabendlich oder jeden Tag mehr den Kopf geschüttelt. Ganz genau. Und warst empört. Und ich bin jetzt sauer. Ich sag's dir, das wird Steuergelder, die werden verschlungen für sowas. Ich sag jedem nichts nach, der wo gegen Kernkraft ist. Ich bin nicht der Typ, der wo jetzt von heute auf morgen aussteigen will. Ich sag auch, es gehören Alternativen mal her. Man muss suchen nach Alternativen und die dann ausnutzen. Aber ich sag dir, hat doch mit dem doch gar nichts zu tun. Nur sagen die ganzen Demonstranten dort, ja, dass es gar nicht um diesen, mein Gast in der Sendung ja auch, vom Portal, dass es gar nicht um den Transport an sich geht, sondern um eine große Demonstration gegen die Kernenergie und dass die Politik endlich ein Zeichen setzt und zu einem Energiekonsens, wie man das so schön sagt, kommen soll. Ja, aber muss ich dafür so viel Kosten verursachen? Erklär mir das mal. Kann ich mich da nicht an irgendeinen verschiedenen Platz oder was weiß ich mal zentral treffen und friedlich demonstrieren und sagen, Leute, ich mag die Kernenergie weghaben. Und ich glaube, das würde doch viel mehr Sinn machen, als wenn ich da jetzt alles komplett aufhalte, diesen Transport, der wo aber notwendig ist. Was willst du mit so einem Müll machen? Die Frage ist ja, wohin damit? Ja, Oh, was willst, also, was willst du machen? Willst du den nächsten See versenken? Oder ich meine, du musst den irgendwo entlagern. Und es bleibt gar keine andere übrig. Wir wollen ja Strom. Du brauchst Strom, ich brauch Strom. Die Leute, die den ganzen Transport abholen, die brauchen ja auch Strom. So ist ja nicht. Mhm. Und ich meine, irgendwo muss ja das Zeug entgelagert werden. Und dass das nicht jetzt hinter dem nächsten See oder hinter dem nächsten Ecke vom Atomkraftwerk gemacht wird. Frank, Stefan, Entschuldige. Wo wohnst du? Grob? In welcher Gegend? Ich wohne in Pfarrkirchen, das ist Niederbayern. In Niederbayern. Wenn jetzt in Niederbayern, in deiner Umgebung, so ein Endlager errichtet werden sollte, würdest du es hinnehmen, dass dort so etwas gelagert wird? Ja, was kannst du, also ich brauche auch den Strom und ich bin halt im Endeffekt auch jetzt für die Kernenergie, solange wir nichts Besseres haben. Mhm. Also muss ich das auch hinnehmen, dass dann irgendwo bei mir auch was gemacht wird. Weil es sind ja in Niedersachsen, weiß Gott, nicht nur Chaoten und irgendwelche Anarchisten und Autonome, sondern es sind ja ganz viele ehrenwerte Menschen, Bauern, die dort ansässig sind, ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, und die einfach sagen, wir wollen nicht in diese Gefahrenzone, wie gefährlich es auch sein mag, ist ja auch nicht bewiesen und nicht klar, wir wollen nicht da leben. Ja, klar. Kannst du die Angst verstehen? Ja, die Angst, okay, ich kann die Angst verstehen, nur es muss irgendwo was gemacht werden. Also das muss ja, im Endeffekt muss ja irgendwo ein Platz gesucht werden, wo das entgelagert wird und wo auch das zumindest mal für die erste Zeit ziemlich sicher ist. Mhm. Also ich meine, dass das total sicher ist auf Dauer gesehen, das sehe ich ja auch nicht so, aber irgendwann werden wir mal was dagegen finden, wie man das mal vielleicht abbauen kann oder schneller abbauen kann oder weiß Gott, ich bin da auch kein Wissenschaftler, aber ich sage, jeder braucht den Strom. Mhm. Wir brauchen den Strom alle momentan. Ich bin auch für den sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie. Aber ich stimme mit dir überein, dass mich das in den letzten Tagen auch, anfänglich habe ich sehr großes Verständnis gehabt. Mhm. In den letzten Tagen bis heute hat es mich auch zunehmend provoziert. Mhm. Man schätzt ja, die Zahlen sind noch nicht offenkundig. 60 Millionen. Nein, 100 Millionen Mark, schätzt man, dass das kostet. Das sind unglaubliche Mengen, die der Steuerzahler dahin blättern muss. Auch der Steuerzahler muss die vielen, vielen Straßen wieder reparieren, die unterhöhlt waren. Ja, genau. Und ich frage mich auch immer, all die Leute, die da waren, arbeiten die nicht? Das frage ich mich auch. Hm? Also ich muss ja sagen, also ich habe gehört, von letzten Jahr auf dieses Jahr waren es 20 auf 66 Millionen Mark, was jetzt das Umkosten ausmacht, mehr Umkosten ausmacht. Eben durch diesen Polizeieinsatz. Und das wiederholt sich doch jedes Jahr. Bis im Jahr 2005. Ich bin für große Demonstrationen, also überall gegen die Atomkraft. Aber, ja, dieses klar, aber nicht durch, mit diesem Anlass, oder? Okay. Du hast deine Meinung geäußert. Okay. Das wird jetzt wieder etwas aufgewühlt haben, denk ich mal. Ich glaube nicht. Danke für deinen Anruf. Ja, alles klar. Stefan, ciao. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und ein paar Gequetschte. 1.33 Uhr gleich, eine kleine Musikpause. Ist 1 Live Domian, das Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1 Live und zu sehen hier im WDR Fernsehen. Heute Nacht ist unsere Sendung offen für alle Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Und ihr könnt mich erreichen, kostenfrei hier im Studio in Köln unter 0130 29 11. Leider nur aus dem Inland. Leider können keine Leute aus Österreich, Schweiz, Holland und so weiter anrufen. Das ist nur geschaltet fürs Inland. Und unsere Faxnummer, dafür gilt das ebenso, 0130 11 51 22. Ich bekomme immer wieder Post von Leuten, vom Publikum aus dem Ausland, wie man denn mitmachen kann. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Bitte schreibt mir und schreibt in den Brief, auf den Brief, auf die Karte eure Telefonnummer mit drauf und dann rufen wir euch irgendwann zurück und kommen vielleicht ins Gespräch nach Amsterdam oder nach Wien oder nach Zürich oder wohin auch immer. So, Freunde, es geht weiter mit dem Carsten und der ist 28. Ist das? Hier ist Carsten. Ja. Ja. Hallo Domian, guten Morgen. Mein Lieber. Mein Thema ist, ich lebe oder besser gesagt, ich habe eine Beziehung mit einem Mann, der 35 Jahre älter ist als ich. Mhm. Und der ist dann, rechne, 53. 63. 63. und nee, so wenn er 25 Jahre älter ist als du. 35. 35 Jahre alt. Ja. Hey. Ja. Und lebe schon seit fast über 10 Jahren mit dem zusammen. Seit über 10 Jahren? Nein, nicht leben, sondern habe eine Beziehung mit dem zusammen. Da warst du gerade frische 18 Jahre alt. Mhm. Und das funktioniert? Von unseren Seiten her ja. Also uns beiden stört das überhaupt nicht. Mhm. Und auch meine Eltern, die sagen da gar nichts zu. Meine Geschwister auch nicht. Die finden das ganz in Ordnung. Mhm. Nur er ist leider verheiratet, hat zwei Kinder. Mhm. Und da ist er. Lebt in der Ehe auch noch? Er ist auch noch, wohnt auch noch da. Und er kommt da auch irgendwie nicht raus. Warum nicht? Ja, seine Frau, die ist irgendwie so, sagen wir mal, sehr, sehr altmodisch in der Hinsicht. Seine Kinder sind auch dementsprechend erzogen. Sein Sohn hat damals, wir haben auch mal anderthalb Jahre zusammen gewohnt. Wer hat gewohnt? Wir beide haben mal zusammen anderthalb Jahre gewohnt. Ach, das schon. Haben wir auch schon gehabt. Mhm. Und das klappte nicht und, na besser gesagt, es klappte schon zwischen uns, nur zwischen der Familie nicht. Also die Familie weiß Bescheid? Die Familie weiß schon Bescheid, aber will es nicht wahrhaben. Nur, und der Sohn hat dann auch gesagt, der kann den Job aufgeben, wenn das bekannt wird, dass sein Vater schwul ist, der ist in der Bank tätig. Mhm. Und der Sohn ist fast so alt wie du? Der ist ein bisschen älter, ein Jahr älter. Älter, ja. Und der kann das gar nicht akzeptieren. Mhm. Und wie fühlst du dich in dieser Situation, auch eben, dass letztendlich er nicht von seiner Familie ablässt? Eigentlich relativ mies. Ich kann ihn auch verstehen. Mhm. Er möchte das Ganze nicht verlieren. Er möchte den Kontakt zu seinen Kindern nicht verlieren. Und er hat auch ziemlich viel am Hals, weil er ist in dem Ort, ist er Arzt. Mhm. Und lebt er im Moment denn auch mit Frau und Kindern auch noch unter einem Dach? Ja. Wie viele Kinder sind es? Zwei. Zwei. Und er hat nur einen Stiefsohn, aber der wohnt unten in Süddeutschland von der Frau. Wie ist da die Atmosphäre und das Leben, das Familienleben bei denen? Weißt du darüber was? Ja, also so viel ich weiß, was er immer erzählt und was ich so mitkriege, ist eigentlich die Harmonie ist eigentlich da bei denen. Mhm. Schläft er mit seiner Frau auch noch? Nein, das ist ein eigenes Zimmer im Haus. Mhm. Und sie will immer, dass er wieder oben schläft, um das, weil der Freund von seiner Tochter wohnt jetzt auch im Haus und damit das gewahrt wird, dass das eheliche Verhältnis da ist, will sie, dass er wieder mit oben im Schlafzimmer schläft, aber er will das nicht. Er bleibt unten. Du darfst ihn in der Familie, in dem Haus nicht besuchen? Nein. Nein. Mhm. Ihr seht euch dann bei dir oder? Bei mir zu Hause. Mhm. Ich habe nur eine Wohnung und er ist auch eigentlich täglich hier. Und wenn er hier ist, dann kann er sich richtig relaxen und er spannt ihn so sehr ab, dass er richtig locker wieder wird. Carsten, ich könnte in so einem verlogenen, ich sag das jetzt mal, ich meine das nicht beleidigend, ich könnte in so einem verlogenen Mist nicht leben. An deiner Stelle. Ich würde irgendwann, würde mir wirklich der Kragen platzen. Ist halt mir auch schon ein paar Mal, so ist es nicht. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, was da in deinem Freund vor sich geht. Wieso hat er nicht so viel Power, einfach klar dann auch nun zu seinem Leben zu stehen und er kann ja seiner Familie anbieten, einen guten Kontakt zu haben, aber auszuziehen und sein Leben zu leben, mit dir zu leben. Ja, das ist richtig. Ich akzeptiere deine Meinung, so ist das nicht, aber wir ziehen das jetzt schon so lange durch und ich habe mich mehr oder weniger, sagen wir mal, habe mich dann gewöhnt und ich sehe da irgendwie auch keine Nachteile. Also hast dich damit arrangiert? Ja. Obwohl du dich nicht so gut fühlst, wie du gerade sagtest. Nee, das ist richtig, ja. Mhm. Also toll fühle ich mich nicht. Auch wenn er weggeht und so weiter, sind bei uns gegenseitig immer den Tränen nah, so hat der Motto. Aber es ist lässt zwischen, sich nicht abändern. Es ist zwischen euch nach wie vor ein dickes Verhältnis. Liebesverhältnis, ja. Ein tolles Liebesverhältnis. Kannst du erklären, das befremdet ja schon den einen oder anderen, wenn ein so großer Alterszwischenraum existiert. Kannst du so erklären, warum es dich zu einem so viel älteren Mann gezogen hat? Erklären kann ich es nicht. Nee. Auch so, wenn ich davor oder so, da hatte ich eigentlich auch nur zu älteren Männern irgendwas. Ich weiß nicht, ich kenne auch jüngere Schwule oder so, aber dann, mit denen kann ich mich sehr gut unterhalten, aber irgendwie sexuell läuft da gar nichts. Mhm. Mit den Jüngeren? Ja. Mhm. Also du bist auch deinem Freund treu? Ja. Ja. Kriegt man da nicht manchmal an deiner Stelle so ein bisschen Angst, und wenn du so an die Zukunft denkst, du bist noch sehr jung? Habe ich schon. Er hatte vor 2 Jahren einen Herzinfarkt gehabt, lag im Krankenhaus auf einer Intensivstation und da ist natürlich die Panik ausgebrochen, ich konnte ihn nicht besuchen, gar nichts. Und seine Frau kam auch nichts drüber, dass er überhaupt im Krankenhaus lag. Er hat das Glück, weil er ein Arzt ist, konnte er die natürlich überreden, auf Intensivstation ist natürlich kein Telefon erlaubt, konnte er die überreden, dass er mich anrufen konnte. Ne? Und das ist das leidliche Thema überhaupt bei schwulen Beziehungen, dass man, wenn der Freund krank wird, nicht ins Krankenhaus kann. Aber das hat ja auch jetzt erstmal mit dem Altersunterschied nicht zu tun. Nee, ich meinte so die Überlegung. Ja, da kam schon die große Angst auf. Er natürlich Herzinfarkt, altersbedingt vielleicht, aber das hing wahrscheinlich mit was anderes zusammen. Aber da kam schon die Panik auf, jetzt stehe ich alleine da. Und auch jetzt später vielleicht, in 10 Jahren oder so, da mache ich mir auch schon Gedanken. Klar, ja. Und so eure Leben sind ja eigentlich in dem Alter, was so die Norm angeht, eher verschieden. Mit Anfang 60 ist man anders drauf als mit Mitte 20. Das kann ich eigentlich nicht bei ihm behaupten. Ah ja, das ist natürlich also schön wir zu haben dieselbe Musikrichtung, wir hören hier eine Poprock und Techno, alles mögliche. Geht er auch schon mal mit dir in die Disco? Ja. Das schon, ja. Ja, auch schon ein paar Mal. Ja. Und auch er hat mich, zu meinem Glück hin, hat er mich an die Klassik rangeführt, was ich jetzt auch ganz toll finde. Also du führst ihn an Techno ran und er führt dich an Klassiker. So. Das ist gut, das ist eine gute gegenseitige Geschichte. Also da können wir uns sehr gut ergänzen. Was denn mit Stichwort Sexualität? Ist das für dich auch durch diese Konstellation auch sehr befriedigend? Ja, in dieser Konstellation? Ja. Kann ich mich eigentlich nicht beklagen, sagen wir mal so. Also wir ergänzen uns gegenseitig. Ja. Und soll das jetzt immer so weitergehen bis ans Ende der Tage mit dieser komischen Konstellation da mit der Familie? Ich hoffe nicht. Also du hast schon immer noch Hoffnung, dass da irgendwas sich verändert? Wir haben beide eigentlich Hoffnung. Dann tritt ihn mal ein bisschen mehr in den Hintern. Ja, ich versuche. Er scheint ja schon ein sehr quirliger, aufgeschlossener Kerl zu sein, ne? Ja, ist er auch. Dann müsste das doch auch irgendwie zu arrangieren sein. Die haben sich jetzt hier auch mit ihren Ärzten hier in Hannover zusammengetan, die haben einen eigenen Stammtisch auch gemacht, einen schwulen Stammtisch in Hannover. Ja, immerhin, ne? Ja. Und da geht er jetzt auch immer hin und will da irgendwie auch ein bisschen was bewirken. Grüß ihn von mir. Mach ich. Und sag, dass ich das so nicht in Ordnung finde, wenn er das noch länger durchzieht. Mhm. Alles klar. Euch beiden viel Glück weiter. Dankeschön. Tschüss, Carsten. Tschüss. Thorsten mit TH, 23, hallo. Ohne H. Ohne H, hey. Genau. Das hat unser Computer hier falsch geschrieben. Ja, das macht nichts. Ich spreche es jetzt ohne Haar aus, Thorsten. Ja, das ist gut. Hallo. Mein Thema ist Amalgam. Ja. Ja, ich bin betroffen gewesen. Erzähl. Das ist ja nun eine sehr umstrittene Geschichte, ne? Wo die Insider sich da gegenseitig bekriegen, ob das nun schlimm ist oder nicht schlimm ist. Wie war es bei dir oder wie ist es bei dir? Na, bei mir hat das angefangen ungefähr 2,5 Jahren. Mhm. Da fing das an mit metallischem Geschmack im Mund. Und immer Kopfschmerzen. Mhm. Und dann fing es auf einmal an, das ging dann von einem Traum an. Ich saß in der Diskothek und bin auf einmal vom Barhocker gefallen. Ja, und dann haben sie erstmal alle gedacht, was los ist. Ohnmächtig geworden. Ganz kollabiert. Und dann ist Krankenhaus gekommen, ganz auch hohen Puls. Schon fast kurz vom Herzinfarkt, was ich war. Ich bin auch herzkrank. Wir dachten, es kommt erst vom Herzen. Aber das kam nicht davon. Und dann haben sie mir einfach so wieder nach Hause geschickt, konnten nichts finden. Mhm. Ja, und dann von der Nacht an, da ging es mir 2 Jahre lang echt beschissen. Das fing an mit Schwindel und dauernd Schwindel. Schwäche, ich konnte nicht so motivieren, gar nichts, konnte nicht mehr machen. Hat man dich denn so auf Herz und Nieren, was alles andere angeht, untersucht? Und ich bin dann auf eigenen Wunsch, also ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen und der meinte auch, ja, das sind, ob ich irgendwie psychische Belastung habe. Und ich sage, nee, das habe ich nicht. Und darauf, auf meinen eigenen Wunsch, bin ich ins Krankenhaus gekommen. Da bin ich 2 Wochen durchgehend durchgeschickt worden. Und die haben auch gesagt, sie können nichts finden. Und dann bin ich auch gleich darauf gekommen, weil da war so ein Assistenzarzt im Praktikum. Und der hat mich dann gefragt, ob ich denn mal in der Richtung schon mal einen Allergietest gemacht habe. So sprich auf Amalgam oder irgendwas, ja. Quecksilber. Ja. Und ich sage, nee. Und dann habe ich das gemacht. Und dann haben die auch festgestellt, dass ich hochgradig gegen Quecksilber allergisch bin. Weil man durch die Haut das schon erkennt, dass man allergisch ist, dann ist das schon ganz schlimm. Und ist dann irgendwas in die Gänge gekommen? Ja, dann ging das los mit Anwalt, weil es ging ja auch um die Kosten. Ja, genau. Mhm. Denn erstmal einen Zahnarzt zu finden, der das macht, das ist sehr schwierig, weil die alle meinen, nee, das kommt nicht davon und so. Und dennoch habe ich einen gefunden. Und das ganze Zeug ist rausgerissen worden? Ja, das muss auch ganz speziellen Schutzmaßnahmen gemacht werden, mit Sauerstoffmaske und einem Gummituch, wo nur die einzelnen Zähne rausgucken. Wie viele Füllungen hattest du? 14. 14 Füllungen? Ja, und dann mussten auch noch die ganzen Weiterzähne raus, weil da unter auch schon alles Quecksilber verseucht war. Und dann noch 2 andere, die waren auch schon, der ganze Kiefer musste ausgeschabt werden und alles. So, es ist dieser große Eingriff gemacht worden. Genau. Mit welchem Resultat für dich und deine Gesundheit? Ja, also ich merkte von jeder Füllung zu Füllung, merkte ich, es geht bergauf. Und ja, dann waren die Füllungen draußen. Und dann kam erstmal nur Zement rein. Dann musste es ausheilen ein halbes Jahr und dann ist Gold reingekommen. Und es ist natürlich nicht sofort besser geworden, aber heute bin ich fast wieder kerngesund. Ab und zu habe ich noch diese Ohnmächtigkeit, aber sonst die ganzen anderen körperlichen Beschwerden. Wie viel Zeit ist da vergangen, so von dieser Zahnbehandlung bis heute, bis dass es dir wieder ziemlich gut geht? Ein halbes Jahr. Mhm. Ja, und jetzt kann ich auch wieder arbeiten, wie gesagt, weil die ganzen 2 Jahre konnte ich nicht arbeiten. Kann es auch sein, dass deine von dir vorhin erwähnte Herzerkrankung, dass es da auch einen Zusammenhang gibt? Nee, da gibt es keinen. Da haben sie extra alles untersucht. Da hört man schon wirklich tolle Sachen. Da, wie gesagt, und ich habe auch schon mit dieser, gibt auch viele, ja nicht viele, leider, Amalgam-Initiativen. Und von denen habe ich auch richtig erfahren, wie man alles, weil man steht da erst und weiß gar nicht, was man machen soll. Ja, klar. Und die haben mir dann auch weitergeholfen. Wie sieht es denn nur aus mit den Kosten? Wer trägt die? Ja, ich bin da ja vor Gericht gegangen, weil die ganzen Dicker, ich habe ja Gold-Inlays gekriegt. Und das waren Kosten von 12.000 Mark. Und die hatten da das ist eine Stange. Das Gericht dann entschieden, dass ich Krankenhaus das tragen muss. Bloß die Entgiftung und so, das muss ich alles selber zahlen. Das waren auch nochmal 6.000 Mark. Weil da muss man jede Woche zum Arzt und bekommt Entgiftungsspritzen. Also es ist schön, dass es jetzt so ausgegangen ist, aber es war ein sehr mühseliger Weg sicher für dich. Auch aus dem Gerichtsverfahren ist ja einfach nur der Obernerv, ne? Das ist ganz Schlimme waren ja eben halt die Körper. Ich war echt kurz davor, mir das echt das Leben zu nehmen. Ich war fix und fertig, ich war echt am Ende. Und ich werde jetzt auch jetzt die nächste Papa und ich weiß nur eins, also mein Kind, das wird bestimmt keine Amalgamfüllung. Ja, das ist natürlich auch die richtige Konsequenz daraus. Sollte man auch generell überhaupt sich weigern, wenn ein Arzt damit anfängt, finde ich auch. Auch wenn es nicht ganz klar nachgewiesen ist, aber es gibt immer wieder solche Geschichten, wie du sie jetzt erzählt hast. Und das ist für mich auch schon Beweis genug, dass da eine ganze Menge dran ist. Ich meine, das ist eigentlich schon der gesunde Menschenverstand. Also Quecksilber ist Sondermüll und das gehört nicht im Mund. Das ist Sondermüll, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und du trägst es jahrelang mit dir. Genau. Schön, dass es dir wieder gut geht, Thorsten. Gut, danke. Alles Gute. Gut. Weiterhin. Hey, tschüss. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen. Armin, 21. Ja, hallo. Armin, ich höre dich. Du mich auch. Ja, ich kann Sie gut hören. Na, wir duzen uns, ne? Wenn ich schon du sage, musst du auch zu mir du sagen. Ja, gut. Ist okay. Armin, dein Thema. Ja, meine Freundin ist ein bisschen sehr, ja, ich weiß nicht, so eine Art Anfälle hat sie ab und zu. Was heißt ab und zu so, das tritt alle 2 Monate auf. Ja, sie ist dann nicht mehr ansprechbar, sie redet wirr und ich weiß nicht, woher das kommt, ja. Ich kenne den Grund nicht und das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen, ja. Also sie ist nicht ansprechbar? Wie legt sie sich dann hin? Nee. Beschreib das mal ein bisschen genauer. Es kann irgendwas Unwichtiges anfallen, zum Beispiel, ich bin auf Tour, ja, wir machen ab, dass sie um eine bestimmte Uhrzeit zu mir nach Hause kommt. Ich lege den Schlüssel hin. Mhm. Und ja, sie ist da, findet den Schlüssel nicht. Mhm. Und ja, zwischendurch komme ich wieder. Sie ist schon wieder weg, leg mich ins Bett. Dann schreit sie 2 Stunden lang vor meinem Fenster. Ich soll doch bitte aufmachen. Ich schlafe ja, dann wache ich auf, lass sie rein. Und dann kommt 2 Stunden lang von ihr nur der eine Satz, wo hast du den Schlüssel hingelegt? Ich habe den Schlüssel nicht gefunden, mehr kommt nicht. Und immer nur dieser eine Satz und das macht mich fertig. Ne? Und am nächsten Tag weiß sie genau, was sie gesagt hat. Sie hat aber über diesen Satz keine Kontrolle gehabt. Sie sagt nur mal diesen einen Satz dann? Ja, also es ist, ich weiß ja auch nicht, was ich davon halten soll, ne? Also es sind keine Anfälle. Ich habe gerade im ersten Moment gedacht, du sagst, das so Anfälle, das ist irgendwie sowas, das ist sowas wie epileptische Anfälle. Epileptische Anfälle sind. Nee, nee, auf keinen Fall. Es ist immer ein vollkommenes Ausrasten. Ja. Fast schon hochneurotisch. Ja, genau. Dass sie dann, und immer in solchen Stresssituationen oder Aggressionssituationen. Ja, wobei ich das eigentlich nicht so schlimm fand. Ne? Sie hätte sich ja ein Taxi nach Hause und gut ist. Das wäre ja kein Ding gewesen, da muss man ja nicht 2 Stunden lang den einen Satz immer wiederholen. Und dieses kommt in schöner Regelmäßigkeit immer wieder vor? Ja. Und es gelingt dir nicht, in irgendeiner Weise an sie ranzukommen, indem man das nachträglich bespricht oder thematisiert, nachfragt und sowas? Also ich habe es jetzt 4-5 Mal versucht, dann wieder zu thematisieren. Mhm. Ja... Irgendwie hat sie mich dann immer wieder auf die Schiene bekommen, wo ich sage, gut, wir versuchen es mal, ich weiß ja auch nicht, woran es liegt und kriegen wir in den Griff, ne? Aber diesmal war ich echt mit den Nerven am Ende und ich weiß nicht, ob ich das jetzt... 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es ist einfach ein ziemlich ausgebuffter Trick von ihr, um Druck zu machen. Und die zweite Möglichkeit ist, dass es irgendwas Pathologisches ist. Und dann bin ich natürlich hier vollkommen überfragt, wenn wir den Teufel tun, der irgendwelche dilettantischen Ferndiagnose stellen, dann ist das ein Fall für einen Psychologen. Wobei ich weiß, sie hat, wie nennt sich das? Kehlkopf? Nein, nicht Kehlkopf. Genau, Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. So. Armin, ich schlage dir mal Folgendes vor. Ich habe im Hintergrund hier während meiner Sendung immer einen Psychologen. Ja. Dieser Psychologe wird dich gleich anrufen. Leg mal auf und er ruft dich gleich zurück. Mhm. Dann kriegst du da eine fachkundige Auskunft, was es vielleicht wirklich, wenn das körperlich, seelisch bedingt ist, sein könnte. Ehe wir hier einfach nur so dilettantisch rumreden und da rätseln, was es sein könnte. Ja, machen wir das so? Okay. Dann leg du auf, der Peter ruft dich zurück. Vielen Dank. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Andreas, 27. Hallo. Ja, hallo. Andreas, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Du, ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe vor 3 Tagen den Geburtstag meiner Freundin gefeiert. Mhm. Und ihre Schwester war auch zu Besuch. Und sie ist erst zu Bett gegangen. Und in der hat sie... Andreas, ja? Ich höre gerade aus meiner Regie, rede bitte ein bisschen lauter. Ja. Nimm den Hörer näher an den Mund und vor allen Dingen schalt den Ton deines Fernsehers oder Radios runter. Der ist aus. Ja, wunderbar. Ich habe nichts an. Du hast nichts an? Nee. So, na umso schöner. Ja. Also. Ich fange nochmal von vorne an. Ja. Und zwar folgendes, meine Freundin ist 28. Ja. Ich bin 27. Wir sind zusammen verlobt und wir wollen dieses Jahr heiraten. Mhm. Hatten aber jetzt am vergangenen Wochenende ihren Geburtstag gefeiert und ihre Schwester war da. Mhm. Die ist 10 Jahre jünger. Mhm. Und meine Freundin, er ist zu Bett gegangen. Nun waren wir beide zuletzt noch übrig. Also ihre Schwester und ich. Mhm. Und da hat es sich ergeben, wir haben getanzt, ein bisschen geschmust und Knall auf Fall, sag ich mal, haben wir nachher miteinander letztendlich geschlafen. Während nebenan deine Freundin lag. Richtig. Und schlief. Und das Problem ist für mich, dass ich total im Zwiespalt bin. Ne? Mhm. Zwiespalt inwiefern? Zwiespalt insofern, ja, dass ich meine Freundin betrogen habe. Ja, ihr habt miteinander geschlafen und ja. Wie ging das dann weiter? Ging dann die Schwester deiner Freundin nach Hause? Nee, die hat hier übernachtet. Und wo hast du geschlafen, bei welcher Frau, letztendlich dann? Bei meiner. Du bist dann rübergegangen? Ja. Weiß deine Ehefrau in spe, ahnt ihr irgendwas? Nein. Überhaupt nichts? Nein. Und die Schwester, habt ihr danach miteinander geredet, du und die Schwester? Ja, wir haben ein bisschen darüber gesprochen und es ist uns beiden eigentlich klar gewesen, dass es hätte nicht passieren dürfen. Mhm. Nur, es ist passiert. Aber ich habe das vorher so auch noch nie erlebt. Würdest du sagen, dass das so ein Rutscher war, ihr wart etwas betrunken und Stimmung und Atmosphäre und so? Leicht. Betrunken waren wir also nicht. Also es ist schon im vollen Bewusstsein. Ach, ihr wart nicht betrunken? Nein. Wir haben zwar was getrunken, aber wir waren nicht betrunken. Mhm. Also es waren ganz minimale Mengen. Oder ist da irgendwie so eine heimlich verkappte Liebe auch irgendwie zwischen euch beiden, die bisher nur noch nicht geliebt, gelebt worden ist? Eigentlich nicht. Aus dem einfachen Grunde, dass wir uns viel zu selten dazu sehen. Mhm. Also euch übermannte die Geilheit und ihr seid übereinander hergefallen. Na, Geilheit kann man so auch nicht sagen. Sie ist wahrscheinlich ein Typ, die auch mal gerne Zärtlichkeiten oder auf Zärtlichkeiten steht. Mhm. Ich bin ja noch relativ jung. Mhm. Ich bin nur ein bisschen älter. Mhm. Und an dem Abend war meine Frau ja nun eher im Bett. Ein richtig blöder Zwischenfall. Ganz dummer, weil die Hochzeit ansteht und die Planung dafür laufen. Ja. Und ich, ja. Was hast du denn jetzt mit der Schwester deiner Freundin? Ich mach mich ganz verrückt. Ich höre irgendwie immer so einen Hall im Hintergrund. Egal. Was hast du mit der Schwester vereinbart jetzt? Ihr müsst ja irgendwas beschlossen oder beredet haben danach. Konnten wir nicht. Am nächsten Morgen war betretene Mienen am Tisch und das große Schweigen im Saale, aber beschlossen ist da nichts und es geht auch nicht, weil sie noch bei ihren Eltern wohnt. Mhm. Und mir liegt es natürlich tierisch im Magen, sag ich mal so. Ihr habt also über diesen Vorfall noch gar nicht richtig geredet? Nein, intensiv noch nicht. Mhm. Würdest du die Sache gerne zu den Akten legen? Lieben gerne, am besten geschehen machen, geht aber nicht. Du liebst deine Verlobte? Ja. Über alles und wirklich sehr? Über alles und wirklich sehr und deswegen will ich ja sie auch heiraten. Nur meine Gefühle ihr gegenüber haben sich seit dem Vorfall geändert. Deine Verlobten gegenüber? Ja. Inwiefern? Ja, ich verhalte mich nicht mehr freundlich zu ihr. Ich bin abweisend. Warum? Weiß ich selber nicht. Weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, sag ich mal, dann könnte man das ändern oder daran arbeiten. Also du verhältst dich ihr gegenüber abweisend? Kann es sein, weil du selbst ein schlechtes Gewissen hast und gar nicht so in die Nähe von ihr kommen willst und konfrontiert werden möchtest mit ihr? Ja. Ausreichend, abweisend und keine Konfrontation. Andreas, wenn du mit der Schwester deiner Freundin dich zusammensetzen würdest, wenn ihr darüber sprechen würdet und ihr vielleicht einen Geheimpakt schließen würdet, in dem ihr sagt, dieses ist einmal passiert, dieses wird nie wieder passieren, wir schwören uns das gegenseitig, wir wollen ein gutes verwandtschaftliches Verhältnis miteinander haben, aber nichts weiter und niemals wieder. Darüber hinaus also überhaupt nicht nötig, das schwebt mir eigentlich auch vor, und nur weiß ich nicht, wie sie so etwas auffasst, weil ich sag mal, man geht ja nicht einfach freiwillig mit jemandem ins Bett oder überhaupt macht solche Sachen, wenn man nichts für den Menschen empfindet. Also ich kenne es nicht von mir aus. Deswegen heißt das, dass du sagst, dass... Ich habe Angst, dass sie Ansprüche an mich stellt, genau. Deswegen musst du ganz, ganz, ganz, ganz schnell mit der Schwester deiner Freundin reden. Das ist die allererste Maßnahme, um zu erkunden, auch wie sie denkt und was... Vielleicht geht es ihr genauso wie dir, das kann ja sein. Ich kann es mir vorstellen, also elend fühlen sich bestimmt beide. Du musst ganz schnell mit ihr reden und abchecken, ob es möglich ist, wirklich diese Sache definitiv zu den Akten zu legen. Und dann würde ich in dem Fall, obwohl ich schon denke, dass man immer ehrlich miteinander umgehen sollte, aber dieses vielleicht nicht deiner Freundin erzählen, weil es so viel kaputt machen würde und verletzen würde, wenn es denn wirklich zu den Akten gelegt ist und vorbei ist. Weil vor allen Dingen, ich sag mal, die Hochzeit, da ist schon alles ausgesucht von Schneid bis sonst wohin, da steht ja alles. Ja. Das würde mir selber das Herz brechen und ihr wahrscheinlich auch und es würde böses Blut fließen. Ja, ganz, ganz schnell triff dich mit dieser Frau, mit der Schwester deiner Freundin. Ja. Ganz schnell und alles Gute. Alles klar, tschüss. Danke mich. Ciao. So, das war's für heute Nacht. In der Technik war Angela Traut. Und morgen heißt unser Thema, da haben wir ein Themenabend, da heißt das Thema Autogeschichten. Und ich möchte euch fragen, wie wichtig für euch das Auto ist und was ihr im Auto, in Autos schon alles so erlebt habt und was ihr mit eurem Auto oder wegen eurem Auto schon alles erlebt habt. Ihr könnt es erreichen wie immer ab 0 Uhr und wir sind wie immer um 1 hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen und bei Radio 1 Live. Und jetzt wünsche ich allen eine richtig schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bis dann, ciao.